So, dann wollen wir mal gucken, ob ich das hinbekomme. Hier ganz live für euch aus der Konserve. Ich bin der Ralf. Man kannte mich vielleicht vom Nebensprechen und den Flimmerfragen. Vielleicht kennt man mich auch noch. Das kann ich schlecht beurteilen. Ja, aus der Konserve. Ich kann leider live heute nicht dabei sein. Ich bin bei einer Veranstaltung eines Schützenvereins jetzt gerade. Höchstwahrscheinlich, ich weiß noch nicht so ganz, wo mein Sendeplatz ist, aber höchstwahrscheinlich werde ich mich damit beschäftigen, Luftgewehr zu schießen. Vielleicht langt es mir später noch dazu zu kommen und vielleicht das ein oder andere Gespräch live mitverfolgen zu können. Ich bezweifle es aber, weil, wie gesagt, so Veranstaltungen von einem Schützenverein, wo man so ein bisschen Luftgewehr schießen darf, wo es dann auch einen Pokal gibt mit mehreren Runden, vielen Mannschaften, guten Getränken, Kollegen, Freunden, das könnte länger dauern. Und deswegen muss ich hier eine kleine Konserve aufnehmen. Also ist aber nicht schlimm, also zumindest nicht schlimm für euch, weil für euch wird sich jetzt nichts weiter ändern. Ihr hört trotzdem einen Beitrag. Für mich ist das natürlich jetzt schon schwierig, weil ich habe mir Gedanken gemacht, was erzähle ich denn? Also als erstes war so der Plan, das Team Flimmerfragen. Wir als Team Flimmerfragen nehmen bei der Night of the Pots teil und starten damit aus der großen Sommerpause wieder zurück in den Alltag. Nun hat es sich leider so ergeben, dass aus verschiedenen persönlichen, terminlichen Gründen und Themenvielfalt wir uns nicht so ganz haben einigen können, was wir denn letztendlich genauso machen wollen. Letztendlich hat es daran gescheitert, dass wir nicht wirklich einen Termin hatten und somit musste ich improvisieren. Ich habe ja irgendwie versucht, alle davon zu überzeugen, dass das toll ist, dass wir das machen sollten. Es hat leider nicht geklappt. Aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht schlimm. Wir starten mit den Flimmerfragen, aber dazu später mehr. Ich habe mir gedacht, was machst du jetzt? Blödelst du ein bisschen rum, machst so ein paar verschiedene Intros und Outros und verarschst die Leute. Nein, verarschen war schon richtig. Also ich habe dann so gedacht, spielst einfach mal so dieses Nebensprechen-Intro ein und machst aber gar kein Nebensprechen. Und vielleicht spielst du auch mal das Flimmerfragen hier Intro ein und machst aber gar keine Flimmerfragen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz schön viel Aufwand, nur um Leute zu verarschen. Und ihr habt ja letztendlich auch nicht wirklich was davon. Und um die beiden Formate soll es ja jetzt eigentlich auch nicht primär gehen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie füllst du alleine eine halbe Stunde? So, und jetzt habe ich hier gerade so mal mein Aufnahmegerät, was nichts anderes ist wie mein Smartphone vor mir liegen. Und ich habe immerhin schon 3 Minuten geschafft. Das sind ganze 10%. Herzlichen Glückwunsch, ihr müsst noch 90% durchhalten. Wie fülle ich eine halbe Stunde mit dem, was ich eigentlich sagen möchte? Und ich bin so durchgegangen, habe mir hier so 5, 6 Notizpunkte gemacht und habe so festgestellt, eine halbe Stunde, was erzählst du die restlichen 20 Minuten oder die restlichen 15 Minuten, wenn es gut geht? In den letzten Minuten, bevor ich hier diese Aufnahme gestartet habe, habe ich gesagt, das mit dem Blödsinn lässt du, Leute verarschst du keine, ist blöd, macht man jetzt nicht und dann mit Schneiden und ja, hatte ich jetzt auch nicht so wirklich Bock, ich wollte das hier so schön in einem Rutsch durchziehen und dann wirklich eine runde Sache draus machen, so wie ich das gewohnt bin oder gewohnt war, weil so viel Podcasten tue ich ja in letzter Zeit nicht mehr. Ganz mit wenig Aufwand, ganz einfach Content produzieren und habe ich mir gedacht, back to the roots, Handy auf den Tisch oder Smartphone auf den Tisch und dann plapperst du da einfach mal rein. Und ehe ich mich jetzt weiter im Nonsens verliere, habe ich gedacht, ich erzähle so ein bisschen ein Intro, das habe ich jetzt hingekriegt ganz gut mit knapp 5 Minuten, also immerhin haben wir jetzt schon ein paar mehr Prozent erreicht und erzähl mal so, was denn so das letzte halbe Jahr eigentlich so passiert ist, weil eigentlich mache ich ja so Personal Podcast oder habe ich das ja gemacht im Nebensprechen und hat dann immer so ein bisschen vom Arbeitsalltag erzählt und was ich so für Probleme auch habe, so persönliche Probleme oder Probleme mit Einstellungen von manchen Kollegen oder auch, alles so, was mich halt beschäftigt hat. Und Bevor ich die letzte Aufnahme des Nebensprechens oder die vorletzte Aufnahme des Nebensprechens da veröffentlicht hatte, hat sich bei mir beruflich was geändert. Ich bin jetzt in einer Art, wie soll man das sagen? Ja, es ist eine Art Weiterbildung, also ja, es ist eine praktische Weiterbildung, kann man so sagen. Denn theoretisch, das Wissen habe ich schon und das setze ich jetzt praktisch um. Das Ganze ist auch zeitlich absehbar, wie lange das noch dauern wird, also mindestens mal nächstes Jahr noch. Und ich bin dafür auch, ich sag mal indirekt versetzt worden. Ich bin jetzt an einem anderen Standort tätig und bin sehr viel mit dem Auto unterwegs, ich arbeite sehr viel mit Kollegen zusammen und letztendlich ist es mir auch gar nicht so möglich, so viel mehr über die Arbeit zu berichten. Deswegen hat das mit der Sommerpause im Nebensprechen so lang angedauert. Und dazu kamen noch ein paar andere Punkte, zum Beispiel, dass die Sache mit der Datenschutzgrundverordnung. Ich sollte das mit DSGVO abkürzen, dann habt ihr nicht so viel Schmerzen und ich beim Sprechen auch nicht. Dass diese DSGVO ganz völlig unerwartet im Mai dann aufgeploppt ist und wir uns damit haben beschäftigen müssen als Blogger, Podcaster, Internetmenschen. Und man merkt das ja jetzt auch, das zieht sich durch alle Schichten. Also wir hatten es letztens mit unserer Ausbildungsabteilung. Da dürfen sich die Azubis, wenn sie sich bei uns ankündigen für den Betriebseinsatz, nur noch persönlich vorstellen. Das darf der Ausbilder nicht mehr machen, weil wegen Datenschutzgrundverordnung. Hey, ich hab's fehlerfrei gesagt. Juhu. Und man merkt es ja auch beim Arzt, also ich hatte jetzt noch keine Arztpraxis, wo ich dann nicht irgend so einen Zettel unterschreiben sollte, wo es um die Datenschutzgrundverordnung geht. Man kann da ganz, ganz, ganz, ganz viel dazu lesen und sich einarbeiten, aber unterm Strich mit meinem Kenntnisstand und mit meinem Verständnis habe ich da nie wirklich Klarheit reingebracht und deswegen habe ich entschieden, ich ziehe meine Podcast-Formate, die bis dahin bestehend waren, einfach mal um. Ich habe vorher immer selber gehostet, habe mich mit Podlove auseinandergesetzt, das werde ich auch in Zukunft weiterhin tun, wenn ich dann das ist schön gesagt, irgendwann mal wieder ein bisschen Luft habe auf der To-Do-Liste. Aber dazu komme ich später, glaube ich, auch nochmal. Bin dann gewechselt zu Podigy, habe mir das mal angeguckt, habe mich dort eingearbeitet, habe auch schon sehr viel experimentiert und habe da auch schon so ein bisschen so alles umgezogen und habe auch schon, 2/3 von den Folgen bearbeitet, aber noch nicht alle. Und ich hoffe, dass das bis zur Night of the Pods natürlich alles auf dem aktuellen Stand ist, dass das dann auch so nahtlos übergeht und dass ich endlich mal fertig bin. Und dabei ist es irgendwie auch so ein bisschen geblieben. Und wie gesagt, im Nebensprechen war ja immer so viel Personal Content. Ich scheitere im letzten halben Jahr sehr an meinem Zeitmanagement. Also ich habe mich sehr viel mit meinem Zeitmanagement beschäftigt und dem Scheitern damit und bin letztendlich nicht wirklich vorwärts gekommen. Habe ein paar Punkte für mich erkannt, woran es liegt. Die Belastung auf Arbeit, also jetzt nicht unbedingt gut in der Anfangszeit war es schon die Arbeit selber. Ich musste aufpassen, ich musste lernen, ich musste mir Dinge merken und dann halt auch, also die ersten Tage waren wirklich anstrengend. Also ich meine, gut, das ist ja jetzt auch schon 5-6 Monate her. Da war abends nicht mehr viel, dass man sagt, man kümmert sich mal um diesen ganzen Podcast-Kram. Und ich muss auch sagen, durch die zusätzliche Zeit unterwegs auf der Straße mit viel Autofahren, macht eigentlich diesen Erschöpfungsgrad zum Abend hin nicht wirklich besser. Das habe ich wirklich unterschätzt. Klar weiß ich, dass Autofahren anstrengend ist und ich bin ja jetzt auch schon 10 Jahre im Außendienst tätig. Also wenn man so Teile der Ausbildung mitzählt, also ich bin das auch gewohnt, Auto zu fahren, aber unterm Strich, strengt mich das schon so an, dass ich sage, ich möchte mich vielleicht abends schon noch vor den Computer setzen und vielleicht auch noch ein bisschen was machen, aber nichts Produktives. Ich möchte dann eigentlich lieber mal spielen oder sowas. So, und das ist der Hauptgrund, warum das mit dieser Podcasterei bei mir so stagniert. So, das muss man halt alles mal angehen und das muss man halt alles mal machen. Und dann lässt man sich halt auch noch was Neues einfallen. Der ein oder andere wird es gemerkt haben, es gibt hier einen neuen Titel, den ich noch nicht erwähnt habe, und zwar ist das das Unterhaltungszimmer. Und darum soll es heute eigentlich gehen. So, jetzt haben wir mal diesen ganzen Personal-Podcast-Kram so ein bisschen abgehakt. Jetzt reden wir doch mal über das Unterhaltungszimmer und seine Bestandteile. So, jetzt wird es besonders, im Moment noch einen Schluck Kaffee nehmen, also es hat sich nichts geändert. Hörbarer Verzehr ist nach wie vor in diesem Format gang und gäbe. Ich habe heute leider keine Kekse, sondern nur einen Kaffee. Viele Grüße an den Marc vom Marc's Early Bird. Der Schluck war für dich und hauptsächlich in zweiter Reihenfolge dann für meine Stimme, damit ich noch ein bisschen reden kann. Immerhin haben wir jetzt schon fast 11 Minuten, also wir sind schon bei ca. 35% der Aufnahme, und ich denke, wir kriegen die 30 Minuten voll. Ja, das Unterhaltungszimmer. Ich habe überlegt, wie beschreibst du das, was du da hier eigentlich machen möchtest in diesem Unterhaltungszimmer? Und so richtig ist mir keine Antwort eingefallen, denn ich weiß es selber nicht. Man könnte das jetzt beschreiben mit so einem großen Titel wie ein Label. So ein Podcast-Label, aber das ist es ja eigentlich nicht. Ein Podcast-Label wäre, wo ich sage, okay, das ist mein Name Unterhaltungszimmer, und in diesem Unterhaltungszimmer veröffentliche ich jetzt, keine Ahnung, das Nebensprechen, die Flimmerfragen und dann noch andere Podcast-Formate, die jetzt nicht unbedingt zu meinem Portfolio gehören, sondern von anderen, um da eine Erleichterung oder sowas zu machen oder Support oder diesen ganzen Orga- und administratorischen Kram, dass man das irgendwie dann anderen abnimmt. Vielleicht auch noch gegen Geld, aber das ist es nicht. Vielleicht ist das irgendwie aus der Not herausgeboren, dass ich mit dem Nebensprechen in der letzten Zeit nicht so ganz glücklich war als Personal Podcast oder generell so das Ganze. Also es hat irgendwie nicht mehr so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wo ich damals 2015 angefangen habe mit dem Podcasten oder Personal Podcasten, habe ich eigentlich immer so gedacht, Mensch, irgendwie so was Allgemeingehaltenes, wo du dir so richtig schön alles frei halten kannst und dann das machen kannst, wozu du gerade Lust hast. Und habe damals überlegt, ja, eigentlich, was so cool ist, wo ich überlegt habe, ja, was machst du denn gerne? Ja, guckst gern Filme, hängst gern vorm Computer, sitzt gern ohne Hosen auf der Couch, machen wir uns nichts vor, das ist eine Podcaster-Krankheit, wir sitzen alle ganz gern ohne Hosen irgendwo zu Hause und sprechen in ein Mikrofon, also überwiegend. Da haben wir dann so gedacht, machst ein Herrenzimmer. So, Herrenzimmer ist natürlich so, wenn man das geschichtlich betrachtet, ein Raum, wo sich die Herren aufhalten, um Tabak zu rauchen und über gesellschaftspolitische Dinge zu referieren, um Alkohol zu trinken, und abseits der Frauen, die sich ja dann um den Haushalt kümmern können, da philosophieren können und Blödsinn machen können und na, so das, was halt Spaß macht. Also was den Herren je nach Lust und Laune Spaß macht. So, ich gedacht, ja, erstens, Domain ist vergeben, und zweitens ist es halt irgendwie auch so zwischenmenschlich irgendwie falsch, weil ich möchte ja keine Personengruppen ausgrenzen. Also ist das mit dem Herrenzimmer schon irgendwie blöd gewesen, zudem die Domain nicht vorhanden. Da habe ich gedacht, okay, suchst du irgendwas anders. Und habe mich dann irgendwann, gerade auch, weil ich so ein bisschen Bezug zu meiner, ja, wie soll ich sagen, einerseits zur Arbeit haben wollte und andererseits auch so zu dem Hobby der ja, historischen, analogen Fernmeldetechnik, habe ich mir überlegt, das dann mit dem Nebensprechen. Und da gab es ja dann auch noch eine Domain, und dann ging das alles los. Und irgendwie hat das auch alles bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Aber das, was ich eigentlich mit dem Nebensprechen machen wollte, so ein bisschen auch auf die Technik einzugehen, das ist irgendwie schief gegangen. Ich habe dann irgendwie diese POTS-Reihe, wo es um Telefonie und Telekommunikation gehen sollte, habe ich irgendwann mal aufgemacht, aber nie wirklich so bespielt, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich habe mich dann eher auf diesen Personal-Content ausgerichtet und habe dann auch verschiedene Themenreihen gemacht und habe dann gesagt, okay, dann macht man noch ein bisschen Filme und Serien und das noch und dies noch, aber irgendwie alles so immer noch unter dem Mantel des Nebensprechens. Das hat aber irgendwie auch alles nicht so ganz funktioniert. So, und jetzt sind wir schon bei 15 Minuten. Ich zähle mit. Und wir kriegen die 30 Minuten trotzdem voll, glaube ich. Ich muss aber mal noch einen Schluck Kaffee nehmen. Erstens war der Kaffee kalt und zweitens meine Stimme, die ist dieses viele Reden einfach nicht mehr gewohnt. Also, der Wahnsinn. Ja, und irgendwann am Anfang des Jahres oder zur Mitte des Jahres, nachdem ich schon in der Sommerpause gewesen bin, habe ich mal so ein bisschen geguckt, neue Domain, doch ein bisschen was anders machen, gucken mal so durchgeguckt. Man registriert ja dann auch immer mal so neue Domains für Projekte, die man irgendwann mal machen möchte. Habe ich erstmal 6, 7, 8 Stück gekündigt, weil habe ich gedacht, Ralf, die machst du sowieso nicht und kannst du knicken, zahlst nur unnötig Kohle dafür. Und war aber auch mit der Auswahl, die ich da hatte, nicht so ganz glücklich und habe mir dann letztendlich so ein bisschen was Neues überlegt und mir irgendwie ich so meine Geräte hier umbenannt und das ging bei meinem Apple TV nicht so ganz, dass ich dem einen neuen Namen gegeben habe. Also der hat schon einen neuen Namen gehabt, aber dann hat er sich irgendwie nach einem Software-Update wieder selber benannt und dann musste ich einen Raum festlegen. Und da gab's Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Unterhaltungszimmer. Und ich gesagt, Mensch, Unterhaltungszimmer ist eigentlich genau das, was du haben möchtest. Du möchtest einen Raum für Unterhaltung haben, sowohl deine Unterhaltung, aber auch so ein bisschen Unterhaltung für die anderen. Und hat dann mal geguckt, ob die Domain verfügbar ist. Und es gibt tatsächlich unterhaltungszimmer.de. Und genau deswegen sind wir heute hier versammelt und sprechen darüber. Denn habe ich gesagt, das ist es und das ist jetzt das Zuhause für deine Projekte, egal wie viele es werden, egal was experimentell ist, egal was du in Zukunft vorhast, das Unterhaltungszimmer ist das Zuhause. Und ich habe mich dann so ein bisschen auch orientiert, irgendwie, ich glaube, Christian Tramitz hatte das mal in irgendeinem Interview gesagt zur Bulli-Parade, man braucht eine Heimat. Und das hat mich so ein bisschen verloren die letzte Zeit, was das Podcasten angeht, finde ich. Also das kann man, sieht vielleicht jemand anders. Und ich habe für mich dann so festgelegt, das ist deine Heimat und damit fühle ich mich auch gut, obwohl da überhaupt noch nichts passiert ist. Also ich habe da noch nichts veröffentlicht, gar nichts. Ich habe einfach nur im Hintergrund ein bisschen rumgebastelt und es fühlt sich gut an. So, und das ist so eine Basis, wo ich sage, da kann ich für die nächste Zeit, also so für die Zukunft, eigentlich so komplett für die Zukunft damit arbeiten, mit dieser Heimat Unterhaltungszimmer. Und in diesem Unterhaltungszimmer gibt es natürlich Projekte, die schon Bestand haben. Und auf die würde ich jetzt einfach mal eingehen, was sich da in Zukunft ändern wird. Und ich denke, dann kriegen wir die letzten 12, 13 Minuten auch noch rum. Und da haben diesen halben Stunden-Slot hier ganz gut gefüllt. Aber vorher würde ich ganz gern noch mal einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Denn, wie gesagt, so viel reden. Es ist Sonntag jetzt, wo ich aufnehme. Ich kann es euch genau sagen, es ist der 4. November, also in der Tat bin ich ein paar Tage vorher schon. Es ist Sonntag, ich habe heute noch nicht gesprochen, bis auf jetzt. Also das sagt vieles. Ich sollte häufiger podcasten vielleicht. So, aber noch einen Schluck Kaffee. Hervorragend, ich liebe Kaffee und Kekse und Pizza, aber ich erzähle euch ja nichts Neues. Ja, ich habe mir so gedacht, ich fange mal alphabetisch an. Was so die Podcast-Projekte der letzten Zeit angeht, die ich da so hatte. Und zwar hatte ich so mit F beginnend am Anfang die Flimmerfragen. Und die Flimmerfragen, die kommen auch wieder. Und zwar wollen wir mit den Flimmerfragen, das sind die Steffi, der Daniel und ich in dem Fall, wir wollen mit den Flimmerfragen am 18.11. wieder starten. Das ist nächste Woche am Sonntag. Es wird sich gar nichts im Moment ändern. Immer Sonntag, 20.30 Uhr wird es eine neue Folge geben. Ich glaube 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Muss ich echt nochmal nachgucken, das ist so lange her. Ich glaube 20 Uhr haben wir immer die Folgen veröffentlicht. Das bleibt auch alles so. Es gibt noch ein paar neue Feeds. Komme ich später noch dazu. Muss ich mir gerade aufschreiben, sonst vergesse ich das. Also die Flimmerfragen wird sich gar nichts ändern. Es gibt ein paar neue Feeds. Wir werden in den Flimmerfragen in Zukunft auch noch ein bisschen was anderes einbauen. Das heißt, wir wollen ab und zu mal Folgen machen, ohne jetzt direkten Rätselbezug, sondern einfach mal so zwischen reingestreut. In erster Linie hatten wir uns mal so vorgenommen, wir wollen regelmäßig über Filme, die wir gesehen haben, sprechen. Und das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie wir das terminlich hinkriegen. Ob wir zu dritt sind oder zu zweit sind, wie wir das handhaben können, das wird man sehen. Wir haben noch ein paar andere Ideen. Zum Beispiel aufgrund der Datenschutzgrundverordnung haben wir so ein bisschen Probleme mit der Statistik, wie die bisher gelaufen ist, mit dieser Google-Tabelle. Die gibt's auch noch, die ist auch noch öffentlich einsehbar. Das muss ich noch ändern. Das wird sich auch ändern. Wir haben noch keinen, ja, irgendwie Rhythmus oder was festgelegt. Wir wollen einfach dann regelmäßig, vielleicht monatlich oder vierteljährlich oder weiß ich noch nicht, alle 6 Wochen irgendwie so ein Ding, also so einen Rhythmus uns raussuchen, wo wir über die Statistik reden, wer wie viele Punkte hat und wie da der aktuelle Stand ist. Ja, dann wollen wir mal schauen, was sich da noch entwickelt. Wir haben auf jeden Fall so ein paar Ideen. Wir wollen aber auf jeden Fall jetzt erstmal in der kommenden Woche wieder damit anfangen, dass wir da durchstarten und wieder in unseren Rhythmus reinkommen und uns dann neuen Aufgaben widmen. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil irgendwie, wenn man da aus diesem Podcast-Geschäft mit so einem Rhythmus einmal raus ist, das habe ich mir jetzt so, oder das ist mir so aufgefallen, hat man auch nicht wirklich Lust, nochmal anzufangen. Also sich da aufzuraffen, wieder mal irgendwie ein Aufnahmegerät in die Hand zu nehmen, ist echt, echt schwer. So. Jetzt sage ich die Flimmerfragen mal ab. Das Nebensprechen, das ist mein Sorgenkind und das wird auch mein Sorgenkind bleiben. Ich habe schon eine Idee, was ich mit diesem Format machen könnte, wollen würde. Also Ideen gibt es dafür viele, aber da muss ich ganz klar sagen, für die Idee, die ich dazu im Moment habe, fehlt mir schlicht und ergreifend die Zeit. Und dann ist das auch eine finanzielle Frage, da fehlt mir auch das Geld. Da brauchen wir jetzt nicht groß rumjammern, da wird es auch kein Crowdfunding oder irgendwie so eine Spendenaktion geben. Das ist ohne einen erhöhten Zeitfaktor im Moment für mich nicht mehr machbar, was ich mir da vorstelle oder wünsche. Und deswegen lege ich das Ganze jetzt auf Eis. Ich habe vor dem Nebensprechen, so wie ich mir das mal gewünscht habe, mit Themen der Telekommunikation irgendwo gerecht zu werden und das zu füllen und da irgendwie so ein bisschen einzusteigen. Aber diesen Personal-Podcast-Teil und auch diese ganzen anderen Geschichten mit Filme und Serien, das habe ich so ein bisschen bewusst auch rüber in Richtung Flimmerfragen geschoben, in Absprache mit den anderen. Das wird es definitiv nicht mehr geben. Was genau ich mit dem Nebensprechen mache, weiß ich selber noch nicht. Also wie gesagt, die ganzen Folgen, die werden im Unterhaltungszimmer zu finden sein. Es gibt ein Sammelfeed, es wird ein Archivfeed geben. Irgendwie sowas lasse ich mir schon noch einfallen oder mach das vielleicht bis nächste Woche oder bis heute. Ihr hört das ja heute am 10.11. Bis dahin mache ich das, aber unterm Strich bin ich im Moment da noch nicht so ganz schlüssig, was ich wie machen werde. Und ich will mich da auch gar nicht festlegen oder aus Nähkästchen plaudern, weil schlicht und ergreifend, ich weiß es selber nicht. Ich weiß es nicht und warum soll ich da irgendwas ankündigen, was ich sowieso nicht halten kann. Schon gleich gar nicht, wenn ich mit meinem Zeitmanagement auf Kriegsfuß stehe. Ja, so viel zum Nebensprechen. Es tut mir leid, ich muss nochmal so, dieser Kaffee ist echt lecker. Also von daher. Ja gut, vielleicht ist auch einfach nur eine Masche, um ein bisschen Zeit noch zusammen zu kratzen. Aber wer weiß. Ja, was wir hier in dem Unterhaltungszimmer machen, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, in diesem Unterhaltungszimmer werden mit Sicherheit auch Folgen veröffentlicht. Ich weiß aber nicht so ganz, was es da geht. Da gibt es noch keinen grünen Faden, da gibt es keine speziellen Themen. Wenn ich Bock habe, zu irgendwas mal was zu sagen oder eine Aufnahme zu machen, das soll so ein bisschen experimentell einfach mal so. Wenn ich Bock habe, über irgendwas zu reden oder mit irgendjemand über irgendwas zu sprechen, dann wird es in dem Unterhaltungszimmer da in einem Feed ohne jetzt, ich sag mal, einen speziellen Themenbezug, wie bei den Flimmerfragen oder bei dem Nebensprechen oder dem anderen Projekt, wo ich da noch dazu komme, ohne da jetzt wirklich direkt zugeordnet zu werden, wird das dann einfach veröffentlicht und dann schauen wir mal. Also so habe ich mir das gedacht und einfach so, dass ich den Freiraum habe, solche Dinge zu machen, ob ich das dann letztendlich tue, das ist dahingestellt. Ich glaube, im Moment aufgrund des Zeitfaktors und des Stressfaktors des Jahresende, machen wir uns nichts vor, passiert da gar nichts. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe noch ein Projekt in der Schublade, was auch in der Schublade bleiben wird, aufgrund des Zeitfaktors, den ich im Moment so ein bisschen habe, Der ist halt einfach schlechtes Zeitmanagement. Das Projekt nennt sich Zeug oder Zeit. Das habe ich schon mal angesprochen auf dem Podstock. Das soll ein Podcast werden oder vielleicht wird es auch nie ein Podcast. Soweit bin ich mittlerweile auch schon. Soll ein Podcast zum Thema Minimalismus und alles, was dazugehört, werden. In welcher Form, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dem Anspruch, den ich habe, einen minimalistischen Podcast zu machen, habe ich schon vollkommen erfüllt, denn in Zeug oder Zeit gibt es gar keine Folgen. Und minimalistischer geht doch ein Minimalismus-Podcast gar nicht. Das ist die perfekte Ausrede. Da habe ich Ideen, aber noch keine konkrete Zeit und für die Umsetzung gehabt. Aber das ist so eine Sache, die ruht bei mir noch in der Schublade. Und irgendwann, wenn ich Lust und Zeit habe, werde ich das mal angehen. Vermutlich noch eher wie irgendwelchen Content fürs Nebensprechen. Soweit bin ich mittlerweile auch schon. Und das ist noch so, wie gesagt, Schublade. Und da bleibt es auch erstmal. Aber die Domains sind registriert. Da gibt's Feeds, da gibt's Logos. Da komme ich später auch nochmal dazu. Also später, jetzt gleich, weil wir sind schon bei 25 Minuten. Wird es irgendwann mal auch im Hause des Unterhaltungszimmers einen Podcast namens Zeug oder Zeit geben oder halt auch nicht. Ja, dann habe ich mir Zutritt verschafft oder Zugriff verschafft, besser gesagt, zu dem Twitter-Account Funheim. Funheim ist ja so die Bezeichnung für das Treffen in der Region Rhein-Neckar-Pfalz. Das Treffen ist für Podcaster, Blogger, YouTuber, andere internetaffine Menschen, Hörer, alle, die so ein bisschen Bock haben, sich mal so außerhalb des Computers und der virtuellen Welt zu treffen, findet wechselnd statt. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, das vielleicht so ein bisschen wieder zu forcieren, dass man sich da regelmäßig trifft, so alle 4 bis 6 Wochen oder alle 2 Monate. Müssen wir mal schauen, sind immer wechselnde Ortschaften. Am meisten bis jetzt haben wir uns getroffen in Mannheim. Haben dort auch eine Pizzeria, die uns sehr gut gefällt. Das letzte Mal waren wir in Koblenz, wir waren auch schon in Karlsruhe, wir waren auch schon mal in Heilbronn. Alles so mal, dass immer mal jemand ein bisschen mehr Heimvorteil hat wie der andere, dass jeder mal gefahren ist und nicht immer nur für Mannheim. Für Mannheim ist das eine, für die eine Personengruppe wieder ein bisschen näher, für die anderen wieder weiter. So, dass man halt so ein bisschen mal durchtauscht, ja. Das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen angelacht. Also das ist im Moment, gibt es auch keine Webseite dazu. Wird es vielleicht auch in der Form, weiß ich noch nicht, irgendwie geben. Aber da würde ich ganz gern so ein bisschen die Organisation mal federführend übernehmen. Ich habe da keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich einen Hut auf habe. Ich habe halt einfach nur den Zugriff zu dem Twitter-Account und kümmere mich so ein bisschen drum, dass wir da regelmäßig Termine finden. Wer das da komplett irgendwie an mich abgeben möchte oder ob da überhaupt noch jemand oder ob jemals jemand den Vorsitz dort hatte, weiß ich gar nicht. Und von daher, ja, das läuft auch noch so ein bisschen nebenbei, also da ruhig auch immer mal bei diesem Twitter-Account vorbeischauen. Wie gesagt, da geht's um Treffen in der Region Rhein-Neckar und Pfalz, die ist recht groß. Ich denke, da wird auch sich für den einen oder anderen oder die eine und den anderen sich der ein oder andere Termin finden lassen, wo man sich einfach mal treffen kann. Ja, im Rahmen der Gedanken zu dem Unterhaltungszimmer gab es auch für alle Projekte und Bestandteile neue Logos in einem einheitlichen Stil. Das habe ich mir so gewünscht und das hat der Tobias Micke vom Plathering Podcast und To Read or Not To Read macht er, glaube ich, noch. Auf jeden Fall, der Tobias hat mir die Logos erstellt in mühevoller Kleinarbeit mit sehr viel Geduld. Ich habe da häufiger mal die ein oder andere Idee gehabt und er hat häufiger mal das ein oder andere Logo noch überarbeiten müssen. Dafür recht vielen Dank für die Arbeit, die ja der Tobias da geleistet hat. Es ist manchmal nicht so einfach, wahrscheinlich mit meinen Gedankengängen und meinen Wünschen irgendwie einhergehen zu können. Und auch vielen lieben Dank an den Daniel Schuster von der Lichtmalerei Schuster, der mir das Logo für das Nebensprechen erstellt hat. Und an den Tim Süß, der den Auf den Holzweg Podcast, auf dem Holzweg Podcast macht, der uns damals das Logo für die Flimmerfragen erstellt hat. Ich wollte was Einheitliches haben. Mir gefällt der Stil, den Tobias da durch alle Logos gezogen hat, sehr, sehr gut und ich freue mich über diese neuen Logos. Ja, natürlich gibt's auch noch einen Haufen neue Feeds und Adressen und E-Mail-Adressen, aber das erzähle ich euch jetzt nicht alles vereinzelt. Das kommt in die Shownotes, das werde ich dem Team vom Raucherbalkon zukommen lassen. Da findet ihr alles, alle Adressen und in Zukunft auch, wenn diese Folge hier irgendwo mal aufgerufen wird, wird da auch immer aktuell auf der Seite des Unterhaltungszimmers werden die aktuellen Feeds stehen. Ich denke aber, da wird sich in naher Zukunft nichts ändern. So, jetzt habe ich gerade so die 30 Minuten geknackt. Ich werde mich jetzt weiter meinem Kaffee widmen, der ist schon fast kalt und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Beiträgen, die hier heute auf dem Raucherbalkon bei der Night of the Pots angeboten werden. Ja, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß. Vielen lieben Dank an die Organisation und die Durchführung von dem Team rund um den Raucherbalkon. Dafür recht vielen Dank und bis demnächst. Tschüss!